Die geheimen Leiter der Templer und der SS. Niemand wird je die letzten Geheimnisse der Templer und der SS ergründen. Die kriegerischen Mönche des Templerordens, die hinauszogen, im Orient die Pilgerstraßen kämpfend freizuhalten und zu verteidigen, erfüllten eine äußerliche Mission, die sich unterschied von dem der Mission der Männer, die in Europa blieben und die nicht kämpften. Diesen ist, ebenso wie den Druiden, der Waffengebrauch untersagt. Sie durften sich lediglich verteidigen, nachdem sie dreimal angegriffen worden waren. Der Schweizer Verfasser des Vorwortes der französischen Fassung des Buches von Otto Rahn, Luzifers Hofgesind, welches dank der Bemühungen seines Übersetzers René Nelly herausgegeben worden ist, bestätigt, dass es Leiter der SS gab, die sich in der Öffentlichkeit nicht sehen ließen und die auch keine Uniform trugen, worüber wir schon berichteten. Es waren keine Mitglieder der NSDAP. Ihre Wirksamkeit bestand darin, die Verbindungen zu den unsichtbaren Oberen mit denen von der anderen Erde aufrechtzuerhalten und deren Anweisungen weiterzuleiten. In gleicher Weise wie die Templer bereiteten sie frühzeitig das Verschwinden des Schlüsselgeheimnisses des Grals vor. Sie warteten ab, bis die neue Zeit kommt. Wie schon Gérard de Seed, so behauptet auch La Dame, Otto Rahn sei von dem Orden der SS, welchem er angehörte, im Verlaufe körperlichen Drills ermordet worden. Glücklicherweise stellt er nicht die Behauptung auf, man habe ihn mit einem Beil enthauptet. Die Intellektuellen des Schwarzen Ordens, in diesem Fall Otto Rahn, wurden jedoch keinen körperlichen Übungen, wie die früher beschriebenen, unterworfen, die den Kampf- bzw. Aktionskräften der äußeren Welt vorbehalten blieben. La Dame behauptet weiterhin, das Buch Luzifers Hofgesind sei abgeändert, umgeschrieben und erst nach dem Tode Otto Rahns von Ideologen der SS fertiggestellt worden, um es dem neuheidnischen und antisemitischen Evangelium des Nazismus wieder anzugleichen. Diese Behauptung kann mit Entschiedenheit zurückgewiesen werden, denn im Mai des Jahres 1975, als ich mich in Carcassonne zu Besuch im Hause von René Lee aufhielt, zeigte mir dieser ein altes Exemplar der ursprünglichen Ausgabe des Buches Luzifers Hofgesind in deutscher Sprache mit einer Widmung Otto Rahns an seine okzitanischen Freunde. Daraus geht hervor, dass Otto Rahn nach Erscheinen seines Buches noch am Leben war. Durch die Widmung an eine Person aus dem Gebiet der Katara bestätigte er den Inhalt des Buches und bekundete somit in doppelter Form seine Verantwortlichkeit dadurch, dass er gewissermaßen seine Unterschrift erneut unter sein Werk setzte. Hitler, der hohe Priester des Abendlandes, ist er ein Tulku? Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die wirklichen Meister der SS und des Hitlerismus zu Gefangenen gemacht oder hingerichtet worden seien. Genauso wie es falsch wäre zu glauben, das sei mit den Meistern der Templer der Fall gewesen. Himmler und Jacques de Molay sind gefallen, die verborgenen Meister waren jedoch andere. Im Falle der Templer hat man an den Meister Roselin de Fos und an den Herzog von Beaujeu gedacht, den großen geheimen Meister, der niemals aufgefunden wurde. Bei der SS wie auch bei den Templern geht der Chef, der große sichtbare Meister, über in einen anderen unsichtbaren Unbekannten. Bezüglich der Templer und der wahrhaftigen Rosenkreuzer hat man auch gemeint, dass es hinter ihrem Orden einen geheimnisvollen anderen Orden gäbe, mit dem Sitz auf anderen Sternen, einer anderen Erde, vielleicht der hohlen Erde, oder in einer parallelen, gleichlaufenden Welt. Mit Bestimmtheit weiß man jedoch nichts. Und wir wissen ebenfalls nicht, wo Hitler tatsächlich zum Eingeweihten wurde. In Wien oder in München, draußen oder drinnen, in welchem Orden und durch wen. Was aber feststeht, ist, dass es einen exoterischen und einen esoterischen Hitlerismus gab. In dem unsichtbaren Kreis, der den Templern und der SS, sogar deren sichtbaren Chefs Molay und Himmler unbekannt waren, fällt, wie bei den wahrhaftigen Rosenkreuzern, die Entscheidung darüber, dass die Orden von der Oberfläche zu verschwinden haben, dass sie nach außen hin zunichte gemacht werden sollen, weil sie infolge des Verlustes ihrer esoterisch-initiatorischen Reinheit lästig und unfähig zum Weiterwirken geworden sind. weil sie sich durch das Zahlendenken und die zeitbedingten Tendenzen der Vermassung anstecken ließen, weil sie sich durch Vermischung selbst zermürbten, sich im physischen Kampfe aufrieben. Sie verzichten nun darauf, hier den Kampf fortzuführen, und sie bedienen sich der Eingangspforte oder des Ausgangsfensters, welche ihnen bekannt sind, um zu verschwinden, um hinüberzugehen in die innere Erde oder in ein anderes transdimensionales Universum. Sie werden von den Feuervögeln hinweggetragen. Zu dem betreffenden Zeitpunkt verzichten sie auf den Sieg. Der Triumph wäre für sie verhängnisvoll. Nur die Niederlage ermöglicht den Triumph der Idee in einer zu erschaffenden, zu ersinnenden analogen dieser ähnlichen Welt wie eine nicht vorhandene Blume. Einer Blume jedoch, die wirklicher ist als alle Blumen aus den Gärten auf der ganzen Erde. Das ist der Grund dafür, dass sich die Templer nicht verteidigen, obwohl sie es durchaus konnten, weil sie ja die Mächtigeren waren. Aber sie mussten die Reinheit des Grals retten, wahren. Vieles ist über Hitler geschrieben und vermutet worden. Unter anderem hat man gemeint, er sei lediglich ein Medium gewesen, das unter Fremden der Inspiration der Begründer entgegengesetzten Einfluss geraten war, oder aber, dass er seinen eigenen Willen durchsetzen wollte, dass er ungehorsam war. Ich möchte hier einige Worte von Zeitgenossen wie Knut Hamsun, dem großen norwegischen Schriftsteller, in die Erinnerung zurückrufen, die er beim Bekanntwerden der offiziellen Verlautbarung über Hitlers Verschwinden im Osloer Rundfunk aussprach. Heute ist ein Wesen von uns gegangen, das viel zu groß war, um in unserer Epoche verstanden zu werden. Und ein Sondergesandter aus Japan erklärte nach einer Begegnung mit Hitler, er ist der hohe Priester des Abendlandes. Zweifellos war Hitler einer der letzten Führer, der vor Hereinbrechen der Katastrophe versuchte, die grobe Verstofflichung des eisernen Zeitalters, des Kali-Yuga, zu überwinden und aus ihr herauszuführen, um zur Rückkehr der Erde in das goldene Zeitalter mitzuhelfen. Seiner anderen Wissenschaft dürfte es gelungen sein, die Achse des Planeten wieder in ihre frühere Lage zu versetzen. In Verbindung hiermit möchten wir nochmals an die tibetische Lehre von den Tulkus erinnern, der Lehre von einer Art von Bodhisattvas, eines Wesens, das nach Belieben zur Erde zurückkehrt oder sich auf Erden verkörpert, weil es an kein Karma mehr gebunden ist, weil es ein Jivanmukti, ein Befreiter ist. Er kommt nur wieder, um eine Mission zu erfüllen und ist seltsamerweise in der Lage, sich gleichzeitig in mehr als einem Wesen zu verkörpern. Er spricht von sich nicht als Ich, sondern als Wir. Dadurch ließen sich wohl die kollektiven Einflüsse eine Art von Epidemien oder zur Mode gewordenen geistigen Strömungen erklären. Jung nahm Bezug auf den Wotanismus, als er auf den Gott Wotan hinwies. Zur gleichen Zeit wie Hitler erscheinen Mussolini und eine ganze Anzahl anderer Spiegelungen wie schwächere Töne gewissermaßen als Ausstrahlungen auf der ganzen Erde. Condriano, de Grel, Doriot, Plinio Salgado in Brasilien, Primo de Rivera in Spanien und Jorge González von Maré in Chile und noch einige mehr.